Fragen und Antworten. Die Beschäftigten in meinem Unternehmen gehören zu 4 Generationen. Wie kann ich so unterschiedliche Leute auf eine gemeinsame Vision und gemeinsame Werte einschwören? Hier ist nur ein prinzipienzentriertes Modell anwendbar. Ob Sie es nun mit alten Hasen, Babyboomern, Generation X oder Generation Y, die jeweils aus unterschiedlichen Wertesystemen stammen und das Leben durch verschiedene Brillen betrachten, zu tun haben, es gibt immer etwas, was sie alle vereint. Zeitlose, universelle Prinzipien, die die Grundlage für die Entwicklung einer gemeinsamen Vision und eines gemeinsamen Wertesystems bilden können. Ich weiß, dass das viel einfacher klingt, als es in Wirklichkeit ist. Doch ich bin überzeugt, dass sich eine dritte Alternative finden lässt, wenn man für alle Generationen Respekt zeigt und sie an einer synergetischen Kommunikation beteiligt. Denken Sie an das Prinzip, die Leute in das Problem einzubeziehen und gemeinsam Lösungen auszuarbeiten. Geht man so vor, entwickelt sich bei den Leuten gewöhnlich eine emotionale Verbindung zu der Lösung. Wenn Sie das Problem wirklich verstehen und aufhören, es nur durch die Brille Ihrer eigenen Generation zu betrachten, werden Sie alle Bestandteile der sozialen Ökologie. Sie versuchen ständig zwischen Prinzipien und Werten zu unterscheiden. Das verwirrt mich, denn ich kann da keinen Unterschied sehen. Dass Sie so denken, liegt vor allem daran, dass die meisten gut entwickelten Werte tatsächlich Prinzipien oder Naturgesetze sind. Wenn Sie genug Leute an der Erschaffung einer Aussage über die Werte beteiligen und sie gut informiert sind, in einem Klima großen Vertrauens arbeiten und offen und synergetisch miteinander kommunizieren, werden Sie feststellen, dass die gemeinsamen Werte, die sich so herauskristallisieren, im Wesentlichen auf Prinzipien beruhen. Sie werden außerdem merken, dass die so entwickelten Wertesysteme gemeinsame Charakteristika aufweisen, auch wenn die Worte sich unterscheiden können. Die kulturellen Praktiken hängen davon ab, wo auf der Welt man sich befindet. Doch ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle Aussagen über Werte, die auf diese Weise entwickelt werden, sich im Grunde mit den 4 Dimensionen unserer Natur, Körper, Verstand, Herz und Geist, und den 4 Grundbedürfnissen, Leben, Lieben, Lernen und ein Lebenswerk schaffen, befassen. Unabhängig von der Art des Unternehmens und der Ebene in ihm. Das gilt für den Einzelnen genauso wie für die Unternehmen. Werden die Werte jedoch im Alleingang entwickelt und dann einfach verkündet, beruhen sie nicht immer auf Prinzipien. Schließlich haben auch Verbrecher Werte. Ist es nötig, für die Entwicklung von Leitbildern oder Sitzungen zur strategischen Planung auf neutrales Terrain zu gehen? Wenn das Produkt dann unter Einbeziehung aller Leute im Unternehmen verbreitet wird, kann diese Methode sehr erfolgreich sein. Kommen dabei aber ein Leitbild und ein strategischer Plan heraus, die einfach nur verkündet werden, wird sie nicht funktionieren. Es muss eine emotionale Verbindung geben, sonst werden die entwickelten Kriterien nicht zur Ausrichtung der Strukturen, Systeme, Prozesse und Kulturen benutzt. Leitbilder, die überstürzt erschaffen und dann verkündet werden, geraten schnell in Vergessenheit. Sie sind bloße PR-Statements. Das ist gerade bei außerhalb des Unternehmens entwickelten Produkten oft der Fall. Sie wissen ja, für die Entstehung einer emotionalen Verbindung ist der Prozess ebenso wichtig und stark wie das Produkt selbst. Auch hier ist eine Kombination von Einbeziehung und Identifikation erforderlich. Mit anderen Worten, das Vertrauen zur Vision anderer muss größer sein als das zur eigenen, wenn die Leute sich damit identifizieren sollen. Damit es zu dieser emotionalen Verbindung kommt, ist immer noch ein Prozess mit viel Kommunikation, Feedback, Offenheit und Beteiligung erforderlich. Ich habe häufig gesehen, wie Technologie wunderbar eingesetzt wurde, um eine Wiederholung nach der anderen zu produzieren. Ein aus zwei oder drei Leuten bestehender Ausschuss sorgte für den ursprünglichen Wortlaut, sozusagen als Strohmann, als erste Diskussionsgrundlage. Im Laufe der Zeit wurde die Formulierung dann durch Feedback, Mitteilen und Zuhören immer besser und spiegelte die zahlreichen unterschiedlichen Interessen schließlich so gut wider, dass eine wirkliche kulturelle Verbindung entstand.